Thank you. Scheiße, nein, Kreislauf. We'll be right back.

Selbst gebasteltes Stativ hat nicht so richtig gehalten. Ja, aber hat Spaß gemacht. Ich finde es super geil aus. Also hat wirklich richtig Bock gemacht. Schön in der Sonne, im Schnee. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns bestimmt mal wieder. Spätestens auf dem Gig oder mal wieder zum Live-Video und mal gucken. Alles klar, ich ziehe mir erstmal was an und trinke einen schönen warmen Kakao. Mir ist nämlich richtig kalt. Aber für euch immer gerne immer wieder und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ciao.